Ja, ist. Ja. Du kannst ja von mir aus gerne da bleiben und auch die ganze Zeit das mitteilen, wer das ist. Aber wenn die Leute immer rumrülpsen, könnt ihr euch gar nicht verpissen. Ich mag das nicht. Und wenn ihr euch nicht so benehmen wisst, dann seid ihr eine Schande für jede intelligente Lebensform. Ganz ehrlich, ey. Und das kann gerne jeder mal ein bisschen drauf achten. Das muss immer ich machen. Das geht mir auf die Eier. Das kann jeder drauf schauen. Hat mit dem Mod nichts zu tun. Wenn einer rülpst, schmeiße ich euch alle aus dem Raum. Es sei denn, ihr könnt mir sagen, wer es war. Wenn ihr nicht benehmen könnt, dann erziehe ich euch eben erstmal. Gilt auch für die Neuankömmlinge. Wenn ihr nicht sagen könnt, wer gerülpst hat und wenn ihr hier rumrülpst, dann könnt ihr euch alle aus dem Raum verpissen. Katastrophe, dass ich hier jetzt den Elternteil spielen darf, der euch da erstmal erzieht, ey. Ganz ehrlich. So viel dazu. Verpisst euch aus dem Raum. Raus. Alle raus. Ich bann ihn schon, Drache. Ich hab die Schnauze echt voll von diesem Scheißdreck, Alter. Unfassbar, dieses Benehmen, Alter. Eure Eltern würden sich für euch schämen. Solltet ihr sowas überhaupt besitzen? Alt. Kauf ein paar Klamotten. Ich habe doch erst Klamotten gekauft. Warum habe ich nicht verfickte Sonnenbrille auf? Wenn es schon Sonnenbrille sein muss, dann eine, die wenigstens halbwegs gut aussieht. So, reicht das jetzt zum Kaufen oder? Ha, das ist ja fast wie wenn man in GTA Online mit so einem Oppressor rumgeführt Alle raus, wenn ihr hier rumrülpst. wird. Hä? Ich hab. Alle raus, wenn ihr rumrülpst und wenn ihr nicht sagen könnt, wer es war. Interessiert mich nicht, wer es war. Verpisst euch. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit dieses ekelhafte Schweineverhalten zu haben. Alle raus. Geht von mir aus in Raum 1. Ist mir scheißegal, wo ihr hingeht. Aber verpisst euch aus dem Raum. Ich bin extra runtergegangen. So viel zum Thema, der ist nicht mehr im Raum, ne? Ey, ich hab doch mit euch gesprochen, Leute. Jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße. Jo. Ist das jetzt euer Scheiß ernst? Ja. Und wie lange darf ich jetzt warten, bis ich nicht mehr bekannt bin? Auf jeden Fall. Ach, Ernsthaft? Name, Rim, Jobs, ernsthaft? so heißt es eben. So, habe ich jetzt den Bekanntheitsscheiß aufgelöst, dann kann ich ja wieder zurück. Alter, diese Steuerung. Raus, alle raus. Ich habe hier keinen Bock auf diese Scheiße. Jetzt reicht's mir. Und wenn ihr jetzt nochmal reinkommt, dann reg ich mich richtig auf. Raus hier. Geht in Raum 1 oder woanders hin. Ist mir scheißegal. Jetzt, sofort. Oder ich bann jeden innerhalb von 2 Okay. Sekunden.